Ich hab dich lang nicht mehr gesehen und frage mich, wie wird's dir gehen? Geht es dir gut, bist du okay? Ich vermiss dich, es tut weh. Lies dich mit Absicht nicht alleine, doch mancher Weg ist voller Steine. Ich wünsch dich jetzt zurück zu mir, oh, wie gern wär ich jetzt bei dir. Und du weißt, dass ich dich liebe. Und ich weiß, dass du mich brauchst. Ich spür deine Atemzüge. Wenn du in den Himmel schaust. Lächeln fehlt mir immer mehr. Ach, warum ist es denn so schwer? Deine Augen funkeln hell und hab ich auch ein dickes Fell. Tut es mir weh, dich so zu sehen. Ich kann es lang nicht mehr verstehen. Egal wie lang es her ist und egal wo du auch bist, all die Zeit, seitdem du fort bist, hab ich dich ganz schrecklich vermisst.